auf Meute durch die Straßen und lassen unsere Sorgen sein. Ich sag, komm, wir laufen heute durch die Straßen und lassen unsere Sorgen sein. Komm, wir tanzen heute zur Musik und schütteln unsere Ängste ab. Ich sag, komm, wir tanzen heute zur Musik und schütteln unsere Ängste ab, denn es geht uns gut, so gut, so gut. Es geht uns gut, so gut, so gut. Und wir laufen durch die Straßen und haben eine Menge Spaß. Wollen einfach chillen und setzen uns ins Gas. Machen uns das Leben, wie es uns gefällt. Haben eine Portion Verlässlichkeit bestellt. Scheren uns nicht um dies und das, was morgen war. Alles in am Start, es geht uns wunderbar. Fühlen uns super gut und genießen diese Zeit. Alles in am Start, oh yeah, wir sind bereit. Singen ula la, na na na. Na na na. Denn es geht uns gut, so gut, so gut. Es geht uns gut, so gut, so gut. Es geht uns gut. School.